Ja, alles klar. Ciao. Buba. Bruder, was machst du wieder auf solchen Seiten? Wir fliegen gleich, Bruder. Ich schau mal die Frau für Ibiza an. Hey, wir machen Party in Ibiza. Who's the one you call Mr. Macho? Macho. Who's the one you call Mr. Macho? Macho. Who's the one you call Mr. Macho? Macho. Who's the one you call Mr. Macho? Macho. Vor Gericht nennen sie mich Mr. Macho, Macho. Mein Name und Image Macho, Macho. Auf meinem Ausweis steht bald Mr. Macho, Macho. Ich komm auf die Bühne und sie schreien Mr. Universe und Mr. Ich komme mit Sixpack zum Strand, aka Mr. Ich krieg jede Bitch in dem Land. Egal ob blond oder brünett, es zählt der krasse Arsch, denn ich fahr ab auf Kurven wie ne Achterbahn. Ich komm mit Baywatch Buddy und play mit Bunnies im Eskelin. Kriegst du ne Bodycheck, dann red ich nicht von MRT. Ihr versteckt euch hinter Bärten, doch ist der Pimp am Werke. Wirkt Escobars Biografie wie ein Kindermärchen. Und hören Leute nicht, wenn ich sag Knie zu Boden, okay. Bleib mir keine Wahl und ich hau sie per Knie zu Boden, hey, wow. Massenschlägerei, ich komm und punch die Spinner. Doch Bodybuilder mischen sich ein wie der Alkizilla. MAJ Gangster Boss liefert euch G-Rapper Tracks, weil keine Deepness im Text einen Bizeps ersetzt. Mein Lamborghini ist Black, nenn mich einfach Mr. Macho. Ich drücke durch im Galado. 300 km/h zeigt der Tacho. MAJ der Gangsterboss, Schrägstrich El Chapo. Ey, mein Körper wie gemalt von Picasso. Und Bitches fragen, warum bist du so ein Facebook und Insta-Bitch filtert sich zu Irina Shayk. Doch yeah, trifft man sie in Real Life, sehen sie aus wie Indira Weiss. Pimp Dealer Life, Hashtag Tim Wiese 2. Flieg ich in der Massephase weg, brauch ich Tickets für 3. Und fahr ich mit meinem Porsche durch Hessen. Denk ne Horde von Menschen, heute wär ein Formel 1 Rennen. Denn der Porsche, den ich fahr, er hat breite Felgen und ist wie das Anschlagsdatum 9-11. Bitch. Und gebe ich nicht gerade Trainingstipps an The Rock, ist Jay-Z's Bitch an meinem Cock auf nem Schiff in New York. Drehen Clips für YouPorn. Wer sagt, ich fahr Diesel oder Liese? Dann schieben sie nur Filme wie ne Videothekenhilfe. Du weißt genau, was deine Frau von meiner Macho-Ehre hält. Doch wenn ich koche, ist es Crack. Yeah. Wenn ich wasche, ist es Geld. Yeah. Meine ganzen Lehrer kennen mich nicht als Mr. Macho, doch ich fick Bitches aus der Bravo auf den Sitzen meines Brabus. Doch nächstes Jahr komm ich in Musilago. Denn ich hab mehr Verkehr als ein Bahnhof. Bitches wollen ne feste Bindung wie beim Abo. Doch ich heiß nicht Severino, sondern ich bin Mister.